Das Fenster. Man kann es nicht öffnen. Es ist fest eingelassen. Soll ich versuchen, durchzuspringen? Die Glasscherben könnten mich aber aufschlitzen. Was soll ich tun? Wenn du das Risiko eingehen und durch das Fenster springen willst, wähle Track 16. Oder möchtest du zur Nische laufen? Dann wähle Track 11. Wenn du zum Ausgang fliehen willst, wähle Track 15. Entscheide schnell, du hast nicht mehr viel Zeit. Wähle jetzt den gewünschten Track.